بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بمس بمهاتسكن الله زيغم هاين بمهاتسكايتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bitte Allah Azza wa Jal darum, dass er unsere Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass wir, auch nachdem wir auseinandergegangen sind, noch von dem profitieren, was wir während dieser Sitzung gelernt haben. Und bitten Allah Azza wa Jal, dass niemand von uns von diesem Segen ausgeschlossen wird, denn er ist derjenige, der zum Stande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Heute werden wir uns inshallah ta'ala, wie angekündigt, einer neuen Serie widmen. Und zwar werden wir uns inshallah ta'ala beschäftigen mit der Aqida, das heißt mit der islamischen Glaubensüberzeugung, mit einer Einführung in die islamische Glaubensüberzeugung. Und wie angekündigt, wird als Grundlage dafür das Buch Al-Usul Al-Thalatha oder Thalathatul Usul dafür dienen. Und das bedeutet auf Deutsch übersetzt die drei Fundamente, die drei islamischen Fundamente oder die drei Fundamente oder die drei fundamentalen Grundlagen, wie man auch sieht. Und das Wort Usul ist der Plural von Asl. Asl ist eine Grundlage. Asl ist das, worauf etwas anderes aufgebaut ist. Und Usul ist der Plural davon. Und Thalatha auf Arabisch bedeutet drei. Das heißt, die drei Grundlagen oder die drei fundamentalen Grundlagen. Und dieses Buch ist ein Kurztext, also Kurztext in dem Sinne, dass es ein Text ist von wenigen Seiten, der alhamdulillah in deutscher Sprache auch zur Verfügung steht, durch verschiedene Übersetzungen, verschiedene Übersetzer. Und der Autor des Buches, beginnen wir kurz mit dem Autor des Buches, ein paar Worte darüber, ist ein Autor, der einer der Gelehrten des Islam gewesen, rahimahullah ta'ala, Allah sich seine erbarmen. Und er ist der gleiche Autor wie vom Buch At-Tawhid, Kitab At-Tawhid, was wir bereits, alhamdulillah, komplett durchgegangen sind. Und auch die Audios davon stehen auf der Internetseite Durus zur Verfügung. Und da wir bei der Erläuterung zum Kitab At-Tawhid schon über die Biografie des Autors gesprochen haben, verweise ich einfach darauf und sage nur ein, zwei Worte dazu. Er ist ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts. Wir reden jetzt natürlich von der islamischen Zeitrechnung. Er ist geboren im Jahr 1115, gestorben 1206. Und der Name des Gelehrten ist der bekannte Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Er ist ein Gelehrter, dem wie viele anderen Gelehrten auch Unrecht getan worden ist. Und das werden wir auch wieder zeigen an diesem kleinen Heft, das er geschrieben hat. Die Wahrheit, liebe Geschwister, ist eine einzige. Wie die meisten Usul-Gelehrten sagen, die Wahrheit ist immer eine einzige. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, ob das Ausspülen von Mund und Nase beim Wudu wajib ist oder eine Sunna ist, dann ist es entweder wajib oder eine Sunna. Und es kann nicht sein, dass es bei Allah wajib ist und Sunna gleichzeitig. Also das heißt, einer der beiden gelehrten Gruppen ist im Recht und die andere Gruppe ist im Unrecht. Das meint man damit, wenn man sagt, die Wahrheit ist eine einzige. Und was ich damit sagen will, ist, wenn die Wahrheit eine einzige ist, dann bedeutet das, dass die Falschheit, das heißt alles, was nicht wahr ist, vielfältig ist. Das heißt, es gibt viele verschiedene Ansichten, aber nur eine davon ist die Wahrheit. Und deswegen, wenn wir das betrachten in Bezug auf die islamische Umma im Vergleich zu allen anderen Gemeinschaften der Welt, ich meine damit die Religionsgemeinschaften, so sehen wir, dass der Islam ist eine einzige Religion. Aber die anderen Gemeinschaften sind sehr viele. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass es mehr Angriffe gibt auf diese eine einzige Wahrheit als auf irgendwelche anderen Religionsgemeinschaften, da die Falschheit sich versammelt gegen die Wahrheit. Die Falschheit ist sich nämlich darüber einig, dass diese eine Wahrheit der Islam für sie Feind ist. Und deswegen natürlich sind die Attacken gegen den Islam viel mehr als gegen irgendeine andere Religionsgemeinschaft, die auch für die anderen Religionsgemeinschaften natürlich auch keine Konkurrenz und keine Gefahr darstellt. Die andere Sache ist auf islamischer Ebene. Wenn wir die islamische Welt anschauen, dann ist auch unter den Muslimen, gibt es, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon angekündigt hat, viele Gruppen. Und diese verschiedenen Gruppen und Sekten, auch alle von ihnen, es gibt nur eine einzige Gruppe, die sich auf der Wahrheit befindet. Und das ist diejenige Gruppe, nicht diejenige, die sich irgendwie nach einer bestimmten, die sich einen bestimmten Namen gibt, sondern es ist diejenige Gruppe, die festhält an dem Koran und an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, an dem Konsens der Gelehrten und so weiter und so fort. Das heißt, das sind die Ahlus Sunna wal Jama'a im wahrsten Sinne des Wortes und wie gesagt nicht diejenigen, die sich unbedingt so nennen, denn es kann sein, jemand nennt sich so, handelt aber nicht dementsprechend. Das bedeutet auch wiederum, die Ahlus Sunna wal Jama'a, das heißt die sunnitische Glaubensgemeinschaft, sie wiederum wird automatisch als Feind angesehen von allen anderen Glaubensgemeinschaften innerhalb des Islam. Von allen anderen Glaubensgemeinschaften innerhalb des Islam. Und deswegen ist es auch nicht verwundernswert, wenn man, wenn die Ahlus Sunna am meisten angegriffen wird, weil eben die Sekten vielfältig sind und viele sind und die Ahlus Sunna ist genau eine einzige Gemeinschaft. Genauso wie die Wahrheit eine einzige Wahrheit ist. Und um das noch ein bisschen zurückzukehren zu dem Autor, deswegen ist es auch nicht verwundernswert, wenn in seiner Zeit viele Menschen ihn angegriffen haben, viele seiner Zeitgenossen ihn angegriffen haben und Leute später ihn angegriffen haben, die ja natürlich nicht von der Gruppe, nicht zur Gruppe der Ahlus Sunnah wal Jama'a gehörten oder nur bedingt zu der Gruppe von Ahlus Sunnah wal Jama'a gehörten. Deswegen ist es keine verwundernswerte Sache, wenn man hört, dass ein Gelehrter wie dieser angegriffen wird von vielen anderen, teilweise auch namhaften Personen. Aber das tut nichts zur Sache, weil wenn diese anderen Personen selbst einen Irrglauben vertreten, eine Irrlehre verbreiten, dann ist ihre Aussage in diesem Zusammenhang nicht viel wert. Wir haben beim Kitab al-Tawhid sehr deutlich gesehen, dass das Buch grundsätzlich besteht aus Ayat aus dem Koran Karim, dann Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und meinetwegen auch ein paar Hadithe über die Sahaba und die Tabi'in und so und danach Schlussfolgerungen aus diesen Überlieferungen und daraus bestand das Buch. Und das Buch, was wir jetzt heute vor uns vorliegen haben, Al-Usul al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundlagen. Dieses Buch ist natürlich nicht genauso aufgebaut wie Kitab al-Tawhid, aber es fußt im Grunde genommen auf einem einzigen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich euch inshallah ta'ala vorlesen möchte. Dieser Hadith ist in verschiedenen Werken überliefert worden, über Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, in Sahih Muslim und anderen, aber die Version, die ich euch jetzt vorlese, ist eine der Versionen, die ein bisschen für eine verlängerte Version, die bei Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala in seinem Sunnah-Werk überliefert worden ist. Und auf diesem Hadith, zumindest auf einem Teil dieses Hadiths, basiert das gesamte Werk, was wir inshallah ta'ala in den nächsten Wochen durchnehmen möchten. Al-Bara ibn Azib, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, sagte, wir sind einmal mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam wegen des Begräbnisses eines Mannes der Ansar hinausgegangen, das heißt zum Friedhof hinausgegangen. Als wir beim Grab waren, wurde er noch nicht in sein Nischengrab gelegt. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam saß sich dann hin und wir um ihn herum. als ob auf unseren Köpfen Vögel wären. Gemeint ist, wie ruhig sie sich verhalten haben, um zuzuhören, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen hat. In seiner Hand war ein Stock, mit dem er in den Boden ritzte. Dann hob er seinen Kopf und sprach zwei oder dreimal: Sucht bei Allah Zuflucht vor der Strafe im Grab. Sucht bei Allah Zuflucht vor der Strafe im Grab. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Er hört wirklich, das heißt der Verstorbene, wenn er beerdigt worden ist, er hört wirklich die Trittgeräusche, das heißt die Geräusche des Laufens der Füße auf dem Boden, wenn sie sich abwenden, das heißt diejenigen, die beim Begräbnis dabei gewesen sind und nach Hause gehen, und wenn zu ihm gesagt wird, du, das heißt zu dem Verstorbenen gesagt wird, du, wer ist dein Herr? Und was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Zwei Engel, in einer anderen Version heißt es, zwei Engel kommen zu ihm und lassen ihn aufrecht sitzen. Dann sprechen sie beide: Wer ist dein Herr? Dann sagt er: Mein Herr ist Allah. Dann sagen sie: Was ist deine Religion? Er sagt dann: Meine Religion ist der Islam. Dann sagen sie: Wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen: Er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie werden sagen: Woher weißt du das? Er wird sagen: Ich habe das Buch Allahs gelesen und daran geglaubt und es für wahr gehalten. In einer anderen Überlieferung heißt es, das ist mit der Aussage Allahs gemeint: Allah festigt diejenigen, die glauben, und so weiter. In einer Sura 14, Vers 27, Ibrahim heißt es: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Das heißt, Allah festigt diejenigen, die glauben, mit dem festigenden Wort, das heißt mit La ilaha illallah. Dann ruft jemand vom Himmel, dass, Doppelpunkt, mein Diener die Wahrheit gesprochen hat. Bereitet ihm einen Teppich des Paradieses aus, öffnet ihm eine Tür zum Paradies und gebt ihm etwas vom Paradies zum Bekleiden. Dann nimmt er ihre frische Luft und guten Geruch wahr. Sein Grab wird ihm dann, soweit sein Blick reicht, erweitert. Was aber den Ungläubigen angeht, da erwähnt der Überlieferer, dann kehrt seine Seele zu seinem Körper zurück, dann kommen zwei Engel zu ihm und lassen ihn aufrecht sitzen, dann sprechen sie: Wer ist dein Herr? Er wird sagen: Hä? Hä? Hä? Ich weiß nicht. Dann sagen sie: Was ist deine Religion? Er wird sagen: Hä? Hä? Ich weiß nicht. Dann sagen sie: Wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen: Hä? Hä? Ich weiß nicht. Dann wird jemand vom Himmel her rufen: Er hat gelogen. Bereitet ihm einen Teppich aus der Hölle aus, kleidet ihn mit Feuer ein und öffnet ihm eine Tür zur Hölle. Er nimmt dann ihre Hitze und ihre heiße Luft wahr. Ihm wird sein Grab so verengt, dass seine Rippenknochen ineinander gehen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es zusätzlich, dann wird er einem blinden Höllenwächter ausgeliefert, der eine Eisenstange bei sich hat. Wenn man damit auf einen Berg schlagen würde, würde er zu Staub. Dann schlägt er ihn einmal so, dass der Schlag von jedem zwischen Osten und Westen hören kann, außer die beiden schwer Belasteten. Damit sind die Dschinn und die Menschen gemeint. Dann wird er zu Staub und hiernach kehrt die Seele wieder zurück. Das ist der Hadith von Al-Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu. Ein gewaltiger Hadith, ein Hadith, dessen Wirklichkeit jeder von uns eines Tages zweifellos erleben wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die die richtigen Antworten geben können und werden. Das heißt zu den gläubigen Menschen, die wissen, wer ihr Herr ist und was ihre Religion ist und wer ihr Prophet ist, sallallahu alaihi wasallam. Und das sind die drei fundamentalen Grundlagen, die in diesem Werk behandelt werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es mir und euch leicht machen. Der Autor beginnt im Namen Allahs, des Allerbarmers, Barmherzigen, im Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und noch dazu möchte ich noch auch sagen, Wie gesagt, wir werden sehen, dass das, was wir lernen, übereinstimmt, insha'Allah ta'ala, mit dem, was wir aus dem Koran kennen und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es handelt sich also nicht um irgendetwas Neues, keine Neuerung, und auch der Autor ist kein Erneuerer unter den Gelehrten gewesen, sondern eher jemand, der den Menschen die Religionen versucht hat, in einfachen und klaren Worten zusammengefasst zu erklären. Und wir werden auch sehen, dass wir nicht glauben, dass dieser Autor noch irgendein anderer Mensch auf dieser Welt von den Gelehrten unfehlbar ist. Und deswegen werden wir sehen, dass das meiste, Alhamdulillah, übereinstimmt mit dem, was im Koran der Sunna steht. Und dass es manche Dinge geht, über die es unterschiedliche Ansichten gibt unter den Gelehrten. Und ich werde inshallah ta'ala versuchen, darauf hinzuweisen. Und werden auch sehen, dass wir hier und da, auch heute, werden wir nicht alles einfach so schlucken, wie der Autor es gesagt hat. Wir werden auch an einer Stelle sagen, nein, wir sind der Meinung, dass eine andere Ansicht stärker ist als die Ansicht, die der Autor erwähnt hat. Das alles, liebe Geschwister, zeigt, dass der Muslim sich festklammert an den Worten Allahs, an den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was die Gelehrten angeht, sofern ihre Aussage übereinstimmen mit diesen Quellen, dann ist es gut. Ansonsten, wenn sie ihm widersprechen, dann möge Allah dem Gelehrten verzeihen. Vielmehr sogar möge er ihn belohnen für den Versuch, die Wahrheit zu erreichen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer den Weg der Wahrheit leiten. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Natürlich, kein letzter Hinweis, die Texte, normalerweise sollte jeder so einen Text, weil er auch sehr kurz ist, immer ausgedruckt mitbringen. Gerade wenn man weiß, was an Texten behandelt wird, denn wie soll man sich konzentrieren auf etwas, was man nicht vor sich hat. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass der Text, wie gesagt, unterschiedlich übersetzt wird. Ist kein Problem. Nimmst du irgendeine Übersetzung, du wirst schon merken, dass es mehr oder weniger das Gleiche ist. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Das heißt, im Namen Allahs beginnen wir diesen Text. Und natürlich hat der Autor mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim begonnen, weil auch Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim 113 von 114 Suren damit begonnen hat, was darauf hinweist, dass es eine Sunna ist, dass man sein Buch mit dem Namen Allah, im Namen Allahs beginnt. Er sagte, rahimahullah ta'ala, wir lesen erstmal den Text, den Teil vor, den wir heute vorhaben durchzugehen, und danach gehen wir die einzelnen Sätze noch einmal durch. Wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns zur Pflicht gemacht wurde, vier Dinge zu erlernen. Das Wissen, und dies ist die Kenntnis Allahs und die Kenntnis seines Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Kenntnis der Religion des Islam mit seinen Beweisen. Die Umsetzung, zweitens die Umsetzung, drittens das Aufrufen dazu und viertens geduldig das Leid diesbezüglich ertragen. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Beim Zeitalter. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Das ist Surat Al-Asr. Die gesamte Surah 1 bis 3. Imam Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagte, hätte Allah nur diese Surah auf die Menschen herabgesandt, so wäre sie ausreichend oder so wäre sie genug. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagte, das heißt, in seinem Sahih-Werk hat er ein Kapitel so benannt. In seinem Sahih-Werk hat man Sahih al-Bukhari, das berühmte Buch, authentischste Buch nach dem Koran Karim. Er sagte, ein Kapitel nannte er so, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünden. Das ist in Surat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, auf Arabisch, fa'alam. Manchmal sagen wir die Aussage Allahs Erhabenen, aber gemeint ist natürlich die übersetzte Aussage, ist ja logisch. Also jeder weiß, dass es auf Arabisch auch gesagt worden ist. Und auf Arabisch heißt es, fa'alam annahu la ilaha illallahu wa staghfir li dhanbik. Imam Bukhari sagte, so kommt das Wissen vor Wort und Tat. So, das ist der Abschnitt, den wir heute inshallah ta'ala mit Allahs Hilfe durchgehen möchten. Und möge Allah uns dafür die Kraft geben. Er sagte, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, Bismillahirrahmanirrahim, wisse, möge Allah dir barmherzig sein. Die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal ist eine Eigenschaft von ihm. Und Barmherzigkeit beinhaltet vieles. Aber zur Barmherzigkeit gehört, dass Allah Azza wa Jal, also wenn Allah sich dir deiner erbarmt, also der Autor macht Dua für dich als Leser. Und wenn Allah Azza wa Jal sich deiner erbarmt, dann bedeutet dies Vergebung deiner früheren Sünden und dass er dich schützt vor zukünftigem Übel. Das heißt, zum Beispiel vor Krankheiten, vor Katastrophen, vor Heimsuchungen, vor Prüfungen, vor weiteren Sünden und so weiter und so. Das heißt also, wenn Allah sich deiner erbarmt, dann bezieht sich die Erbarmung in Bezug auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft. Möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns, möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns zur Pflicht gemacht wurde, vier Dinge zu erlernen. Erstens, das Wissen. Also wir haben jetzt hier vier Prinzipien und den Beweis dafür, den haben wir in Surat al-Asr, wie wir gerade gesehen. Das Wissen, und dies ist die Kenntnis Allahs und die Kenntnis seines Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Kenntnis der Religion des Islam mit seinen Beweisen. Okay. Die Kenntnis Allahs, was ist mit der Kenntnis Allahs gemeint? Da kann man natürlich vieles sagen, aber im Grunde genommen ist damit gemeint, dass wir alles, was Allah azza wa jal offenbart hat, oder was über ihn gesagt wird, subhanahu wa ta'ala, im Koran oder in der authentischen Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, akzeptieren und dass wir uns auch, dass wir daran glauben und dass wir auch diesem uns fügen. Das heißt, wir akzeptieren alles, was von Allah azza wa jal kommt und wir fügen uns auch diesem, was Allah offenbart hat, sowohl offensichtlich als auch insgeheim, wenn man das so nennen darf. Offensichtlich gemeint ist, dass wir uns nach Muslime außen hin geben und dass wir auch gottergebene Menschen im Innersten sind. Und die Kenntnis um Allah Azza wa Jal, das heißt über Allah Bescheid zu wissen, wenn wir sagen, wenn wir über den Glauben über Allah Azza wa Jal sprechen, dann schließt das vier Aspekte ein. Wir wissen die vier Aspekte, beziehungsweise drei und der vierte ergibt sich daraus sowieso. Der erste Aspekt ist zu glauben an seine Existenz. Und die anderen drei Aspekte sind die drei Kategorien des Tawhid, die an anderer Stelle in Aqidah-Büchern ausführlicher behandelt werden. Das heißt also, zur Kenntnis Allahs Azza wa Jal gehört, also gemeint ist der Glaube an Allah Azza wa Jal. Und wie kommt man aber zur Kenntnis Allahs? Das heißt, wie kommt man dazu, an Allah Azza wa Jal zu glauben? Und wie kommt man dazu, über ihn Wissen zu erlangen? Durch zwei Sachen mindestens. Erstens, durch Nachdenken über die Schöpfung Allahs und zweitens Nachdenken über die Ayat Allahs. Ayat ist der Plural von Ayah und bedeutet Zeichen oder Hinweise. Und damit sind entweder, wie gesagt, die Zeichen in der Schöpfung gemeint, denn jedes Geschöpf ist ein Zeichen, das ist wie eine Flagge, die zeigt, ich bin ein Beweis dafür, dass es Allah gibt. Denn wir wissen, von nichts kommt nichts. Also jede Sache, die da ist, jede Sache, die existiert, diese Sache ist ein Beweis dafür, dass jemand sie erschaffen hat und das ist Allah Azza wa Jal. Das heißt also, das sind die Zeichen in der Schöpfung Allahs. Und deswegen Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, indem er die meisten Menschen kritisiert, indem er die Menschen kritisiert, die nicht an Allah Azza wa Jal glauben, وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Was sinngemäß bedeutet, wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorübergehen und von denen sie sich abwenden. Das heißt zweifellos das Denken über die Schöpfung, Nachdenken über die Schöpfung Allahs und zweitens das Nachdenken über die Ayat des Koran al-Karim. Diese beiden Dinge führen zur Kenntnis um Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Kenntnis Allahs. und die Kenntnis seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an ihn zu glauben bzw. ihn zu kennen, bedeutet auch wiederum nicht nur alles zu akzeptieren, sondern auch ihm zu folgen. Und darüber werden wir jetzt gleich natürlich näher eingehen. Aber wenn wir sagen, es reicht nicht aus, nur an ihn zu glauben, ihn für wahr zu halten, sondern man muss auch das akzeptieren und danach handeln. Warum? Weil wenn wir nur glauben, dass es Allah gibt, und wenn wir nur glauben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter Allahs ist, dann sind wir nicht besser als andere Gemeinschaften, die keine Muslime sind und die das auch geglaubt haben. Also zum Beispiel nehmen wir als eines der deutlichsten Beweise aus dem Koran al-Karim, zwei Beweise nehmen wir. Einmal das Beispiel von der verborgenen Welt und das Beispiel von der sichtbaren Welt. Die verborgene Welt, Iblis. Iblis kennt Allah Azza wa Jalla. Und er hat mit ihm direkt gesprochen. Und Iblis hat vom Paradies gesehen, was du nicht gesehen hast. Das heißt, seine Überzeugung von der Wahrhaftigkeit der Aussagen Allahs im Koran ist unumstritten, ist zweifellos. Und seine Überzeugung davon, dass er auf dem falschen Weg ist und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Muslime auf dem richtigen Weg sind, ist ebenfalls eine hundertprozentige. Darin gibt es keinen Zweifel. Das ist Nummer eins. Aber trotzdem gilt er als Kafir. Wie Allah sagte, er war einer der Kafirun, er war einer der Ungläubigen. Das heißt, wie kann er als Ungläubiger bezeichnet werden, obwohl er doch geglaubt hat? Nein, wir sagen, das Glauben im sprachlichen Sinne, das heißt, dass man etwas für wahr hält, das ist nicht das, was ausreicht im Islam. Sondern das würden wir als eine sprachliche Bedeutung von Glauben bezeichnen. Aber Glauben in dem Sinne, dass Allah Azza wa Jal das akzeptiert, das nennen wir im Arabischen Iman, und dazu gehört ebenfalls, dass man auch entsprechend dem, woran man glaubt, äußerlich und innerlich handelt. Das zweite Beispiel aus der Welt, die wir sehen können, ist das Beispiel der Banu Israel. Das Beispiel der Kinder Israels. Im Speziellen natürlich meine ich damit die Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn man stelle sich vor, sie waren in Medina, weil sie ja gerade gewartet haben darauf, dass der letzte aller Propheten und Gesandten dorthin auswandern wird. So haben sie sich gesagt, wir siedeln uns dort an und wir werden gegen die Götzendiener vorgehen, sobald dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns gekommen ist, dann schließen wir uns ihm an und wir gehen vor gegen die Götzendiener. Denn die Juden waren ja, ursprünglich sind sie eine monotheistische Glaubensgemeinschaft. Und die Götzendiener in Medina und in Mekka, sie waren ihnen feindselig gesinnt. Und deswegen waren sie nicht auf einer Wellenlinie, wie man sagt. Und deswegen haben sie nur auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet. Was sagt uns Allah Azza wa Jal über sie? Allah sagt uns im Koran al-Karim, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Das heißt, sie kennen ihn genauso, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Man stelle sich das vor. Sie, die Juden, kennen ihn, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als was? Als den Propheten, als den Siegel der Gesandten. Sie wissen, das ist der Prophet, von dem Moses gesprochen hat, das ist der Prophet, von dem Jesus gesprochen hat, das ist der Prophet, von dem Allah gesprochen hat, als er ihnen einen Propheten verkündet hat am Ende der Zeit. Und sie wussten es genauso, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Genauso wie du deinen Sohn kennst, der heißt Abdullah, der heißt Ali, das ist der Muhammad, das ist der Abdul Latif und wie auch immer. Genauso wissen sie, das ist Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, das ist der Prophet. Aber trotzdem, das Wissen hat ihnen nicht ausgereicht. Und trotzdem sind sie bei Allah Azza wa Jal Kafir. Das heißt, ungläubige Menschen. Ungläubige in welchem Sinne? Nicht im sprachlichen Sinne. Im sprachlichen Sinne, sie glauben daran, dass es der Prophet ist. Aber im religiösen Sinne, sie befolgen ihn nicht. Sie akzeptieren ihn nicht. Und deswegen sind sie bei Allah Kafir. Okay? Weil das eines der Probleme, dass immer man verwechselt die sprachliche Bedeutung mit der religiösen Bedeutung. Und deswegen sagen manche Leute, wie kannst du jemanden als Ungläubigen bezeichnen, obwohl er doch an Allah glaubt? Ja, wir sagen, er glaubt an Allah Azza wa Jalla im sprachlichen Sinne, aber er glaubt nicht an Allah Azza wa Jalla im religiösen Sinne. Tayyib. Was bedeutet es, an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben? Es bedeutet, liebe Geschwister, unter anderem, dass wir alles akzeptieren, was über ihn sallallahu alaihi wasallam berichtet wird, authentisch. Alles, was über ihn authentisch berichtet wird. Und das schließt ein sowohl die Mutawatir-Überlieferungen als auch die Ahad-Überlieferungen. Was bedeutet Mutawatir und was bedeutet Ahad? Mutawatir-Überlieferungen, liebe Geschwister, sind Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über irgendeine andere Person, die von so vielen Personen in jeder Generation überliefert worden ist, dass der Verstand es ausschließt, dass diese Menschen sich hätten auf einen Fehler oder auf eine Lüge einigen können. Mit anderen Worten, es bedeutet hundertprozentige Gewissheit, hundertprozentige Sicherheit. Das sind Mutawatir-Überlieferungen. Das heißt also, eine Überlieferung, die so authentisch ist, dass keiner diese Überlieferung leugnen kann, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat. Also es spielt nicht mal eine Rolle, ob er Muslim ist oder Kafir ist. Jeder Muslim oder Kafir wird diese Sache akzeptieren als eine authentische Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil es kann nicht sein, dass Leute im Osten, Leute im Westen, Leute im Süden, Leute im Norden und das mehrfach und in der Mitte und anderswo über den Propheten sallallahu alaihi wasallam unabhängig voneinander Dinge überliefern und am Ende genau der gleiche Wortlaut rauskommt oder der gleiche Sinn rauskommt, wenn es sich um den Sinn und nicht um den genauen Wortlaut handelt. Es geht beide Arten von Tawatur. Und das, wie gesagt, es schließt der Verstand aus, dass es sein kann, dass so viel, dass da irgendwie ein Fehler sich eingeschlichen hat. Und das Paradebeispiel für Tawatur ist natürlich der Koran al-Azim. Der Koran al-Azim, wir wissen, dass der Koran, subhanallah, obwohl er mündlich und schriftlich weitergegeben worden ist, was heißt obwohl, besser gesagt die Tatsache, dass er mündlich und schriftlich weitergegeben worden ist und bis an den heutigen Tag, nach über 1400 Jahren, immer noch der gleiche Koran gelesen wird und kein Buchstabe irgendwo hinzugefügt worden ist. Es gibt also keine Unsicherheit unter den Muslimen. Die Muslime sind sich nicht unsicher über den Buchstaben so und so, gehört er rein oder gehört er nicht rein. Und das über, wie gesagt, von 1400 Jahren und das verglichen mit allen Manuskripten, die wir zur Verfügung haben, mit den Koranlehrern, die diesen Koran auch mündlich überliefert haben, alles stimmt miteinander überein, weist daraufhin deutlich, dass dieser Koran genau der gleiche Koran ist wie von damals. Denn sobald sich in einer Überlieferung irgendein Fehler einschleicht, ja, sobald sich ein Fehler irgendwie einschleicht und sobald Menschen diejenigen sind, die etwas bewahren müssen, können Fehler passieren. Sobald Menschen es sind, die Fehler begehen, die ja nicht fehlerfrei sind, da entstehen Fehler und diese Fehler sind vielfältig. Und deswegen sehen wir, dass wenn wir die anderen Glaubensgemeinschaften betrachten und ihre überlieferten Bücher und Schriften, zum Beispiel nehmen wir mal das Neue Testament, was eigentlich Al-Injil sein sollte, wir haben davon verschiedene Versionen. Die Christen selbst haben 4 Evangelien in ihrem Neuen Testament aufgenommen, obwohl Jesus genau ein Evangelium den Menschen gelehrt hat und die sind unterschiedlich und die sind widersprüchlich. Und es gibt noch mehr als diese 4, das sind nur die 4 kanonischen, die aufgenommen worden sind. Warum? Weil hier hat Allah Azza wa Jalla den Menschen die Bewahrung seines Buches überlassen und das Ergebnis ist, der Mensch macht Fehler, der Mensch ist nicht immer ehrlich und deswegen das Ergebnis ist, es gibt viele verschiedene Versionen. Beim Koran al-Azim ist anders gewesen. Beim Koran al-Azim hat Allah Azza wa Jalla die Sache selbst übernommen und gesagt, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir sind diejenigen, die Ermahnung abgesandt haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Der Koran hat es, Allah hat den Koran bewahrt, wie eben durch diesen Tawatur, wie wir gerade eben erklärt haben. So etwas gibt es auch in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten sind sich natürlich darüber einig, dass solche Überlieferungen akzeptiert werden müssen. Das heißt, wenn etwas in Mutawatir-Form über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist. Die zweite Art von Überlieferungen sind, nennt man in der Hadith-Wissenschaft, Al-Mustalah, nennt man Ahad. Ahad. Ahad kommt vom arabischen Wort Ahad und Wahid, bedeutet eins. Das heißt, gemeint sind sprachlich vereinzelte Überlieferungsketten. Vereinzelte Überlieferungsketten, die uns einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefern. Und auch hier gilt für einen Muslim, dass er sich daran zu halten hat, und sobald ein Hadith authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist, egal ob es Mutawatir ist oder Ahad, sobald der Hadith sahih ist oder Hasan ist, muss der Muslim danach handeln und diesen Hadith gemäß den bekannten Bedingungen akzeptieren. Das heißt grundsätzlich, er muss danach handeln, solange er kein Argument hat, nicht danach zu handeln. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass manchmal Hadithe sich widersprechen. Und dann natürlich kann es sehr wohl sein, dass man einen Sahih-Hadith einem Hasan-Hadith vorzieht. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist jetzt hier, wenn ein Hadith an sich Hasan ist oder Sahih ist, das heißt, er hat schon die Überprüfung des Hadith-Gelehrten bestanden, er gilt als authentisch, dann ist der Muslim verpflichtet, danach zu handeln, auch wenn er nicht in die Mutawatir-Kategorie gehört. Das ist das Wichtige an der Sache. Diese Sache mag für den einen oder anderen sehr theoretisch klingen, aber es ist eine Tatsache, dass eine Gruppe unter der muslimischen Umma eben damit ein Problem hat und dementsprechend andere Ansichten vertritt, wie zum Beispiel manche Glaubensgemeinschaften wie die Asha'ira, die eben sagen, nein, wenn etwas nicht in Mutawatir-Form über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beliefert worden ist, sondern nur in Ahad-Form, dann werden wir das in Bezug auf unsere Aqidah nicht akzeptieren. Das heißt, sie sagen, diese Hadith, den wir gerade eben gelesen haben von Al-Bara ibn Azim, wir akzeptieren ihn nicht, weil es kein Mutawatir-Hadith ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es kein Mutawatir-Hadith ist. Okay? Sie sagen, wir glauben das nicht. Und deswegen kann es auch passieren, solche komischen Dinge wie manche Gruppen, die leugnen, dass der Mensch in seinem Grab belohnt und bestraft werden wird. Und dieser Hadith von Al-Bara ibn Azim ist eindeutig. Das heißt, dass der Mensch in seinem Grab, wenn er ungläubig ist, bestraft werden wird. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ta'awwadu min azab al-qabr, sucht Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Und sagt er dreimal sallallahu alaihi wa sallam. Der Hadith ist sahih Muslim. Aber seht ihr trotzdem, gibt es manche Leute, die sagen, nein, ich glaube nicht an diesen Hadith, weil dieser Hadith ist zwar in sahih Muslim, aber er ist nicht mutawatir. Und das ist natürlich eine Bid'ah in der Religion, dass man die Hadithe so einteilt mit der Folge, die Einteilung ist nicht das Problem, aber sie so einteilt mit der Folge, dass man manche Überlieferungen akzeptiert und manche Überlieferungen verwirft. Das ist eine gefährliche Eingriff. Deswegen wollte ich darauf deutlich hinweisen, dass die Glaube der Ahl al-Sunnah al-Jama'ah macht keinen Unterschied zwischen der einen und der anderen Art. Solange der Hadith authentisch ist, glauben wir daran, unabhängig davon, wie viele Menschen diesen überliefert haben. Das hat auch dafür gibt es viele Beweise, die aber in anderen Büchern ausführlicher erklärt werden. Das heißt, wir akzeptieren alles, was über ihn authentisch überliefert worden ist. Zweitens, wir glauben daran, dass es wahr ist, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, egal, ob das, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, logisch nachvollziehbar ist oder nicht logisch nachvollziehbar ist, wir glauben daran fest. Denn es gibt Dinge, lieber Bruder, liebe Schwester, und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, es gibt Dinge, wenn du sie liest im Koran oder in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wirst du nicht verstehen können. Und es ist natürlich, dass der Mensch zu einem Gelehrten geht und ihn danach fragt, was bedeutet das? Aber bevor du fragst, wisse, dass Allah Azza wa Jal dem Verstand des Menschen Grenzen gesetzt hat. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar. Das heißt, Allah Azza wa Jal, ihn umfassen die Blicke nicht. Ihn umfassen die Blicke nicht. Aber er subhanahu wa ta'ala umfasst die Blicke, der Mensch. Das heißt also, was Allah kann, heißt nicht, dass der Mensch es kann. Der Mensch ist ein begrenztes Wesen, ein erschaffenes Wesen und er hat nur so viel Macht, wie Allah Azza wa Jal ihm verliehen hat. Mehr nicht. Und deswegen gehört es auch zur Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala für uns Menschen, uns zu prüfen, ob wir an das glauben, was wir nicht verstehen können. Warum? Weil wenn wir daran glauben, obwohl wir es nicht verstehen können, dann ist das ein Beweis für unseren Iman, dann ist es ein Beweis dafür, dass wir an diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Und viele Dinge, subhanallah, versteht man nicht. Und sogar die weltlichen Dinge, viele Dinge versteht man nicht, aber man weiß, die sind so. Zum Beispiel kein Mensch weiß, warum es Erdanziehungskraft gibt. Aber die gibt es. Und der Beweis ist, lass irgendetwas fallen und du siehst, es fällt. Okay? Und man weiß, dass das abhängt von der Größe des Objektes, auf dem man sich befindet. Das ist eine Tatsache. Ja, aber wo ist der Zusammenhang? Allahu a'lam. Aber wir wissen, dass es gibt. Vielleicht morgen übermorgen jemand findet einen Zusammenhang. Dann haben wir es verstanden. Aber wäre es sinnvoll gewesen, dass jemand das erst leugnet? Macht keinen Sinn, weil es mit eigenen Augen sehen kann. Und wo ist der Unterschied jetzt? Ob wir es mit eigenen Augen sehen können, die Wirkung, oder ob uns das Allah Azza wa Jal mitteilt. Im Gegenteil, das, was Allah Azza wa Jal, die Gelehrten sagen, das, was Allah sagt und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist noch wahrer als das, was wir mit den eigenen Augen wahrnehmen können. Warum? Weil das, was du mit eigenen Augen wahrnehmen kannst, kann sein, dass es nicht der Wirklichkeit entspricht. Du denkst, du siehst es, ist aber nicht so. Einfaches Beispiel, Fata Morgana. Anderes Beispiel, der Farbblinde. Der sieht die Welt anders als du und ich sie sehen. Okay? Anderes Beispiel, mach mal deine beiden Hände, eins in warmes Wasser, andere in kaltes Wasser und dann machst du beide gleichzeitig in lauwarmes Wasser. Und du empfindest dieses lauwarme Wasser anders mit der einen Hand und anders mit der anderen Hand. Und viele andere Sachen kannst du machen. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist nicht immer in Ordnung. Ja? Und so deswegen, wie gesagt, ist das, was Allah Azza wa Jal uns mitteilt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wieso auch nicht, wo er doch alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Dazu gehört Beispiel die Himmelsreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dass er uns gesagt hat, dass er in einer einzigen Nacht eine Himmels- und Nachtreise gemacht hat. Nachtreise, in einer Nacht ist er von Mekka nach Jerusalem, nach Al-Quds und von Al-Quds zum ersten Himmel, zum zweiten Himmel, zum dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Himmel aufgestiegen und wieder zurück. Das hat er in einer einzigen Nacht gemacht. In einer kurzen Phase. Für uns Menschen auf der Erde kurze Phase. Bei Allah Azza, Allahu A'lam, wie lange es in Wirklichkeit gedauert hat. Aber wir glauben daran. Wie kann es passieren? Wie kann es sein? Wir sagen, ein Mensch normalerweise kann das nicht machen. Ja, aber der Mensch, wenn er die Hilfe Allahs dazu nicht hat, der kann er es nicht machen. Aber wenn Allah ihm die Hilfe dazu verleiht, wenn Allah ihm das geschehen lässt, so sagt Allah zu einer Sache nur sei und dann ist sie. Deswegen glauben wir fest daran, dass es genau so geschehen ist. Ebenso, was bedeutet es an den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben? Es bedeutet, dass wir uns bei Meinungsverschiedenheiten an ihn als Richter wenden. Das bedeutet, natürlich nach seinem Tod, alaihi salatu wasalam, an seine Sunna zu wenden. Denn Allah Azza wa Jalla sagt im Quran al-Karim, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah Azza wa Jal in Surah An-Nisa, Vers 65, teilt uns mit, er sagt, doch nein, ich schwöre bei deinem Herrn, Allah Azza schwört bei sich selbst, dass jemand, der sich nicht Allah und seinen Gesandten zu seinem, das ist die sinngemäße Übersetzung der Aya, dass wenn jemand sich nicht Allah und seinen Gesandten als Richter nimmt, in Angelegenheiten, in denen es Meinungsverschiedenheiten gibt, in denen es Streitigkeiten gibt, Allah hat ihm den Iman abgesprochen. Allah hat ihm den Iman abgesprochen. Das heißt, er hat ihn als nichtgläubigen Menschen bezeichnet. Dann, was gehört zur Kenntnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man ihn kennt, dass man an ihn glaubt, dass man über ihn Bescheid weiß? Es bedeutet, dass man natürlich auch nach seinen Befehlen so weit wie möglich handelt. Merkt ihr, liebe Geschwister? Beim ersten Mal haben wir gesagt, du musst alles akzeptieren, was über ihn überliefert worden ist. Beim zweiten haben wir gesagt, dass alles, was er gesagt hat, ist wahr. Beim dritten haben wir gesagt, dass wir ihn zum Entscheidenden, zum Richter nehmen müssen in Angelegenheiten, die wir uns uneinig sind. Das heißt also, du bist der Meinung, das Witr-Gebet ist Pflicht, ich bin der Meinung, das Witr-Gebet ist keine Pflicht, dann müssen wir schauen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist einfach ausgedrückt, ja? Tayyib. Aber bei der vierten Angelegenheit jetzt, habe ich gesagt, so weit wie möglich. Dass wir seine Befehle so weit wie möglich umsetzen. Warum? Weil die ersten drei Dinge, die kann jeder Mensch machen. Die ersten drei Dinge sind keine Dinge, bei denen Allah azawajal uns etwas aufbürdet, das schwer umzusetzen wäre. Was ist die Schwierigkeit daran, alles zu glauben, was er dir sagt, sallallahu alaihi wasallam? Was ist die Schwierigkeit darin, dass wenn du und ich uns nicht einig sind, dass wir sagen, okay, wir fragen einen Gelehrten, was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu sagt. Wo ist die Schwierigkeit darin? Da gibt es keinen so weit wie möglich. Aber wenn es darum geht, du hörst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir sagt, verrichte das und das, mach das und das, verrichte dein Gebet im Stehen zum Beispiel. Und es ist ein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass du dein Gebet im Stehen zu verrichten hast. Dein Pflichtgebet im Stehen zu verrichten hast. Diese Pflicht sagt Allah dir, soweit du kannst. Warum? Weil es Menschen gibt, die das nicht können. Und diejenigen, die das nicht können, wie sollen sie diesen Befehl dann umsetzen? Es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn von jemandem etwas verlangt, was er nicht tun kann. Und so hat Allah Azza wa Jal, wenn es um die Befehle des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, gesagt, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Fattaqullaha mastata'tum. Und er hat davor gewarnt, dass man seinem Befehl zuwiderhandelt. Er sagte, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Er sagte in Surat An-Nur 24, Vers 63, so sollen diejenigen, die sich seinem Befehl widersetzen, gemeint ist nach einem Tafsir der Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so sollen sich diejenigen, die sich seinem Befehl widersetzen, davor vorsehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie mit einer Fitna, mit einer Versuchung heimsucht oder dass sie schmerzhafte Strafe treffe. Und das ist eine Warnung und die Warnung, wie gesagt, weil das Zuwiderhandeln, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, dass man sich zuwiderhandelt, das ist, wie gesagt, eine Sache, die entweder dem Iman des Menschen abspricht oder verringert. Je nachdem natürlich, was ihm aufgetragen worden ist, je nachdem, was er verlangt hat. Je nachdem, was von ihm verlangt worden ist, zu unterlassen. Und dann sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, die Kenntnis der Religion des Islam. Die Religion des Islam, natürlich könnte jemand sagen, was ist jetzt hier damit gemeint? Weil das, die Kenntnis um Allah und die Kenntnis um seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist doch schon der Islam. Aber wir sagen, der Islam als Religion oder der Islam als Begriff, der wird verwendet, je nachdem, was man damit meint. Du kannst damit meinen, mit Islam kannst du damit meinen, die gesamte Religion, dann passt der Begriff natürlich hier nicht in den Satz. Aber hier mit Islam, liebe Geschwister, ist jetzt gemeint, alles, was von dir verlangt worden ist, zu tun oder zu unterlassen, oder daran meinetwegen zu glauben oder nicht zu glauben, aber allgemein alles, was von dir verlangt ist, zu tun oder zu unterlassen. Da fällt darunter natürlich auch der Glaube, denn der Glaube ist eine Tat des Herzens. Und gemeint ist natürlich diejenige Religion, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Und dann sagt der Autor mit seinen Beweisen. Das heißt also, er will dir sagen, es ist nicht ausreichend, an Allah zu glauben. Es ist nicht ausreichend, an seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben. Und es ist nicht ausreichend, an seine Aqida einfach so zu glauben, an die islamische Glaubensbeziehung einfach so zu glauben, sondern man muss auch die Beweise dafür kennen oder einen Beweis dafür kennen. Mit Beweis ist nichts Großartiges gemeint. Mit Beweis ist zum Beispiel gemeint, wie wir gerade eben im Hadith von Al-Bara ibn Azib gehört haben. Was hat der Mann gesagt? Was hat der Mann gesagt, als er gefragt worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Es heißt, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen, er ist der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Sie werden sagen, woher weißt du das? Woher weißt du das? Er wird sagen, ich habe das Buch Allahs gelesen und daran geglaubt und es für wahr gehalten. Das war's. Das heißt also, wenn du im Koran liest, in Surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Allahs, und du merkst dir diese Ayah, oder du weißt, dass im Koran drin steht, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam, dann reicht das bei den Engeln aus als Argument. Warum? Weil du berufst dich auf den Koran Karim. Und der Koran Karim ist Hujja. Der Koran Karim ist ein gültiges Argument. Ebenso ein Hadith des Propheten, wenn du sagst, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, oder wenn du natürlich nicht in seiner Zeit gelebt hast, so wie wir, indem du sagst, ich habe in einem authentischen Hadith gelesen, dass das so und so so drin steht. Das wäre als gültiger Beweis, das ist ein gültiger Beweis, das reicht schon aus. Oder zum Beispiel die Logik. Die Logik ist auch ein gültiger Beweis. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die ihm zugeschrieben werden, gelesen, und das, was er gesagt hat, kann nur stammen von, also es kann nur eine Offenbarung vom Herrn der Welten sein, subhanahu wa ta'ala. Es kann nicht sein, dass ein Mensch innerhalb von 23 Jahren so eine Religion den Menschen lehrt, die alle Aspekte des Lebens berücksichtigt, es sei denn, das ist ein Gesandter und ein Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam. Ja, also wenn jemand das als logischen, das ist ein logischer Beweis, und zweifellos ist ein gültiger Beweis. Aber das Problem, was wir an dieser Stelle haben, ist eine berühmte Frage, die Gelehrten an dieser Stelle stellen, oder manche Gelehrten an dieser Stelle behandeln. Sie lautet, wir Menschen sind ja nicht alle gleich, was unser Streben nach Wissen angeht. Das heißt also, es gibt Menschen, die ihre Religion kennen mit Beweisen. Also wenn du jetzt einen Muslim fragst, was ist dein Beweis dafür, dass der Islam die einzige wahre Religion ist? Dann kann es sein, er kennt eine Ayah im Koran, wo es aber Allah sagt, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَا. Wer eine andere Religion begehrt, außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. Es kann aber auch sein, dass er es nicht weiß. Und dass er sagt, Wallahi, ach, ich habe das so gelernt von den Gelehrten, die Gelehrten haben mir beigebracht, dass der Islam die einzige gültige Religion ist, und ich vertraue den Gelehrten des Islam. Und ich habe auch nicht gesehen, dass irgendwelche Leute sich darüber uneinig sind. Und die Gelehrten, denen ich vertraue, die haben das gesagt. Das heißt also, er hat hier keinen Beweis genannt, sondern er hat sich gestützt auf was? Auf die Aussage von Gelehrten. Und die Frage ist jetzt, ob das ausreicht oder ob das nicht ausreicht. Und darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Eine Gruppe von Gelehrten, die erste Gruppe sagt, diese Art von Nachahmung, auf Arabisch Taqlid, in Bezug auf die Aqidah, reicht nicht aus. Und die zweite Gruppe von Gelehrten sagt, diese Art von Taqlid, diese Art von Nachahmung reicht aus. Und wollen wir uns ein paar dieser Ansichten anschauen, worauf sie fußen. Die erste Ansicht, die sagt, der Taqlid in Bezug auf die Aqidah reicht nicht aus. Das heißt also, wenn es darum geht, ganz konkret, die sechs Säulen des Iman, das sind der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an die Gesandten Allahs, an den jüngsten Tag und an den Qadar, die göttliche Vorherbestimmung. Das sind die sechs Säulen des Iman. Also, dass sie sagen, wenn jemand nicht an diese Säulen glaubt, natürlich, das ist kein Muslim, aber wenn jemand an diese Säulen glaubt, aber er kennt dafür seinen Beweis nicht, dann sagen sie auch, er ist kein Muslim. Okay? Weil sie sagen, dass der Taqlid, die Nachahmung, die blinde Nachahmung, wie du das jetzt zum Beispiel machst im Salah, meinetwegen. Wenn jemand dich jetzt fragt, warum im Salah schaust du beim Tashahud in Richtung deines Zeigefingers und sagst At-Tahiyyatu Lillahi und so weiter und so fort. Warum machst du das? Du wirst sagen, ja, so habe ich es gelernt. Und sie sagen genau diese Aussage, diese Antwort, so habe ich es gelernt, wenn es um Aqidah geht, sagen sie, gilt nicht. Okay? Gemeint ist natürlich jetzt nicht jede Kleinigkeit, sondern gemeint sind die Säulen der Religion. Also, Entschuldigung, die Säulen des Iman. Ja, das heißt, die wesentlichen Sachen. Kein Mensch verlangt von irgendjemandem, dass er an jedes Detail glaubt am Tag der Auferstehung. Wenn ich jetzt fragen würde, werden am Tag der Auferstehung den Menschen, wird ihm eine Waagschale aufgestellt, jedem Menschen eine Waagschale, oder wird einem Menschen viele Waagschalen aufgestellt? Das ist eine Frage, da musst du dazu keinen Beweis kennen. Du kannst auch sogar sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass es Waagschalen überhaupt gibt. Ja? Kann sein, du weißt gar nicht, dass Waagschalen überhaupt aufgestellt werden. Okay? Wie dem auch sei. Diejenigen Gelehrten, die das gesagt haben, sie stützen sich auf verschiedenen Beweisen. Zu diesen Beweisen gehört, Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zukhruf, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Sinngemäß übersetzt, heißt in Surat al-Zukhruf, und so haben wir, und so war es immer so, ich übersetze das jetzt in meinen Worten, okay? Wer das nachschauen will, kann sich schauen, Surat al-Zukhruf, relativ am Anfang. Jedes Mal, wenn wir vor dir unter der Stadt, unter den Stadtbewohnern einen Warner entsandt haben, einen Propheten, einen Gesandten geschickt haben, hat immer die üppige Schar, das heißt die hohe Schar, die Reichen unter ihnen, die Adligen unter ihnen, die haben immer gesagt, wir haben unsere Vorväter auf einer bestimmten Religion vorgefunden und wenn wir ihnen folgen, dann werden wir recht geleitet sein. Das heißt, was haben sie gemacht? Taqlid. Richtig? Sie haben einfach gesagt, mein Vater war so und mein Großvater war so und mein Urgroßvater war schon so und deswegen werde ich auch so sein. Und es kann nicht sein, dass sie alle falsch gewesen sind. Okay? Das ist die typische Art, natürlich die Wahrheit zu leugnen aufgrund von Traditionen oder aufgrund von Gewohnheiten. Na, und das ist natürlich zweifellos eine schlechte Eigenschaft. Weil sie das hier gemacht haben, das hat dazu geführt, dass sie den Glauben abgelehnt haben. Ebenso stützen sie sich auf einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass eben der Heuchler und derjenige, der im Zweifel war, das heißt der im Grab, also der Ungläubige, er wird sagen, ich weiß nicht. Wenn er gefragt wird, diese Fragen, diese drei Fragen, er wird sagen, ich weiß nicht. Sahih Bukhari heißt, er wird sagen, ich weiß nicht, ich habe die Menschen etwas sagen hören, und so habe ich das Gleiche gesagt, wie sie gesagt haben. Ich habe die Menschen etwas sagen hören, und so habe ich das Gleiche gesagt, wie sie gesagt haben. Und ebenfalls, ein Beweis wäre natürlich der Hadith, den wir gerade eben gelesen haben, von Al-Bara ibn Azib, weil die Engel haben ja ihn in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, woher weißt du das, was du gesagt hast? Und er sagt, ich habe den Koran gelesen, und da stand es so drin. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen allen barmherzig sein, sagt, es geht sehr wohl, dass man, wenn man keinen Beweis hat und einfach nur nachahmt, ist das ein gültiger Iman. Es ist natürlich nicht die beste Form und höchste Form des Iman, aber es ist vollkommen ausreichend, wenn man einen Gelehrten fragt, der einem sagt, die Sache ist so und so im Iman und man glaubt daran und dann stellt sich die Frage, wenn man dann im Recht war, ob der Iman gültig ist. Und wenn man Unrecht war, ob man dann entschuldigt. Das sind die zwei Fragen. Diese Ansicht stützt sich auf der Ayah im Koran al-Karim, in der Allah Azza wa Jal sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, so fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Die Leute der Ermahnung im Arabischen ist أَهْلُ الذِّكْرِ. Al-Dhikr, die Ermahnung, ist der Koran. Weil Allah an anderer Stelle im Koran das so bezeichnet hat. Ja? Einer der Namen des Korans ist Al-Dhikr. Das heißt, die Leute des Dhikr sollen wir fragen, wenn wir nicht Bescheid wissen. Die Leute des Koran sind mit Sicherheit entweder, also wenn die Leute des Koran sind das diejenigen, die sich über den Koran auskennen, oder die Leute, die sich über den Koran nicht auskennen. Selbstverständlich sind die Leute, die sich darüber auskennen. Sonst würde Allah uns nicht sagen, fragt sie. Okay, ich frage nur jemanden, der Bescheid weiß. Also deswegen sagen die Gelehrten, damit sind die Gelehrten der Religion gemeint, weil sie sich über den Koran auskennen. طيب. Hat Allah Azza wa Jal in dieser Ayah einen Unterschied gemacht, ob es um Aqidah geht oder ob es um Fiqh geht, oder ob es um andere religiöse, ich meine, es bleibt nichts mehr übrig, ja, also entweder die ganze Religion, entweder Aqidah oder Fiqh, ja. Aber hat Allah Azza wa Jal irgendeinen Unterschied gemacht, ob es hier um praktische Handlungen der Religion geht, oder ob es um Glaubensüberzeugungen geht? Die Antwort lautet, nein. Diese Aussage ist arm. Das heißt, egal was du wissen willst, fragst du den Gelehrten, der sich in der Religion, Allahs, in diesem Thema, was du ihn fragen möchtest, auskennt. Tayyib. Das heißt also, offensichtlich ist hier der Gelehrte für den Muqallid eine Hujja. Das heißt also, ein gültiges Argument. Das heißt also, wenn der Mensch im Grab gefragt wird, woher wusstest du, dass es Engel gibt zum Beispiel? Woher wusstest du, dass es Engel gibt? Dann, gemäß dieser Ansicht, darf der Mensch sagen, weil der Gelehrte so und so das gesagt hat. Okay, und warum ist das ein Argument? Warum? Weil Allah, oh Allah, du hast mir gesagt, ich soll die Gelehrten fragen, wenn ich etwas nicht weiß. Und ich habe die Gelehrten gefragt und sie haben mir gesagt, es gibt Engel und deswegen habe ich daran geglaubt. Fertig. Er hat also keine Aya aus dem Koran, er hat auch keinen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig, sondern er sagt einfach diese Antwort, weil die Gelehrten das ihm so beigebracht haben. Natürlich in der Praxis, Allahu a'lam, wie realistisch es ist, dass man jemanden findet, der weder einen gesetzlichen noch einen logischen Beweis hat. Okay? Ist natürlich schwierig, ja? Gerade wenn es um den Glauben an Allah geht. Ich meine, den Glauben an die Engel, den kann man durch seine Fitra wahrscheinlich nicht irgendwie erreichen. Okay? Aber den Glauben an Allah, Azza wa Jal, das ist ja durch die natürliche Veranlagung des Menschen prinzipiell schon gegeben. Kein Mensch glaubt daran, dass von nichts nichts kommt. Deswegen glaubt jeder daran, dass ein Schöpfer gibt, grundsätzlich, es sei denn, seine Fitra ist verunstaltet worden. Deswegen logisch begründen kann eigentlich jeder Muslim, dass es einen Gott gibt, subhanahu wa ta'ala, und dass der Islam die Wahrheit ist. Und es reicht schon aus, dass er sieht, dass das übereinstimmt mit seiner Fitra, gemäß der Allah azza wa jal ihn erschaffen hat. Okay? Denn das ist für ihn ein Beweis genug, wenn das mit seiner Fitra übereinstimmt. Der Glaube an Allah ist etwas, was wir von Geburt an mitbekommen haben. Durch die erste Übereinkunft mit Allah, das erste Abkommen mit Allah Azza wa Jal, Al-Mithaq Al-Awwal, glauben wir an Allah Azza wa Jal. Es sei denn, wie gesagt, unsere Eltern, unsere Verwandten, unsere Leute um uns herum haben uns von diesem Weg abgebrochen und Allah SWT uns davor bewahren. Tayyib. Diese Ansicht, wie antworten wir auf die anderen Beweise, die genannt worden sind? Ganz einfach, in Bezug auf die Surat Az-Zukhruf, wo es heißt, wo die Ungläubigen sagen, wir haben unsere Vorväter auf eine Religion vorgefunden und wenn wir ihnen folgen, dann werden wir schon rechtgeleitet sein. Wie antworten wir darauf? Sagen ganz einfach, das ist nichts anderes als, das ist kein Beweis gegen die zweite Ansicht. Denn diese Ayah bezieht sich auf Leute, die ihren Vorvätern im Unglauben folgen und deswegen den Glauben leugnen und deswegen den Islam leugnen. Aber das interessiert uns nicht. Was wir wollen ist das Umgekehrte. Was ist dann das Problem, dass jemand seinen Vorvätern folgt im Glauben und das Gute akzeptiert, weil sie auch das Gute vor ihnen akzeptiert haben? Das wäre kein Problem. Genauso wie jeder Mensch, die erste Information über seine Religion erfährt er meistens von wem? Von seinen eigenen Eltern. Ja? Und wenn das die Wahrheit ist und er es akzeptiert hat von seinen Eltern als die Wahrheit, dann wo ist das Problem? Insofern ist diese Ayah kein Beweis für das, was sie eigentlich damit sagen wollten. Und was den Hadith angeht, wo der Heuchler oder derjenige, der im Zweifel ist, sagen wird, ich habe die Menschen etwas sagen hören und ich habe dann einfach das Gleiche nachgesagt, was sie auch gesagt haben. Dieser Hadith ist ebenfalls kein Beweis. Warum? Weil sie keinen Gelehrten gefragt haben. Sondern wen haben sie gefragt? Die Menschen. Sie haben gesagt, wir haben die Menschen etwas sagen hören und so habe ich ihnen einfach nachgesprochen. Wer hat von dir verlangt, dass du einfach irgendwie hin zu Kunst fragen sollst. Du sollst die Gelehrten fragen, wie Allah gesagt hat. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute, das heißt die Leute des Koran, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Tayyib. Dieses Thema ist noch ein bisschen länger und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle pausieren, inshallah ta'ala, und die restlichen Sachen für das nächste Mal aufbewahren. Und das ist zwar nicht schön, dass man mitten in der Beweisführung abbricht, aber wir müssen inshallah ta'ala die Zeit einhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا